Jess. Ich hab gehört, du triffst dich neuerdings mit anderen Typen. Was hast du vor, willst du mich mit nem anderen Schwanz betrügen? Nur zur Info, heutzutage hat auch ein Mann Gefühle. Ich verstehe sowieso nicht, warum Schlampen lügen. Du hast ein hübsches Face und Brustumfang. Bart ist aus, aber mach ihn nicht auf Unschuldslamm. Ich hatte dir gesagt, würd ich sterben, Mann. Doch hatte Zweifel und bin dir hinterhergefahren. Ich dachte mir nur, scheiße, das macht gar keinen Sinn. Doch was soll ich machen, wenn du mir keine Klarheit gibst, wenn du sagst, dass du auf Arbeit bist, obwohl du in Wahrheit fix. Jetzt bin ich es, der dich in dein Grabstein schickt. Also lüg mich, es reicht langsam, du scheiß Schlamp. Ich hab gehört, du betrügst mich mit drei Lovern. Und als du weg warst, hast du nicht ein bisschen gefehlt. Und für Entschuldigungen ist es zu spät. Geh jetzt weg von mir. Girl, du warst nie da für mich und hast mich angelogen. Wie viele Typen hast du damit in dein Bann gezogen? Ich hab sie sehr geliebt, doch mich hat das Weib enttäuscht. Und heute kann ich sagen, dass ich diese Zeit bereue. Du bist mir öfters fremdgegangen mit irgendwelchen Typen. Ich hasse Menschen, die anderen nur für Geld betrügen. Guck, im Gegensatz zu dir hab ich dich nie verarscht. Ich dachte immer, Ehrlichkeit kriegt man durch viel bezahlt. Ich scheiß auf dich, denn mittlerweile hab ich andere Sorgen. Dein alter Freund ist vor paar Monaten bekannt geworden. Und wenn ich nicht mehr da bin, sag, was machst du, Schlampe, morgen? Geh weg und lass es dir von einem anderen Mann besorgen. Was willst du, Hure, noch von mir? Geh weg und lass mich los. Um dir nochmal zu vergeben, ist dieser Hass zu groß. Und warst du weg, hast du kein bisschen gefehlt. Doch für Entschuldigungen ist es zu spät. Geh jetzt weg von mir. Ich weiß nicht mehr, was ich für dich fühle. Ich will wirklich nicht lügen, doch bin in der Zwickmühle. Denn ganz ehrlich gesagt, ja, ich bedauer's enorm. Ich habe zu dir mein Vertrauen verloren, weil ich im Bett versteckt jeden Tag deine SMS gelesen hab. Du bist der letzte Dreck, versteh's mal. Ich war eifersüchtig, ich wollte mich ändern, Schatz. Ich dachte, du bleibst vernünftig, doch du bist ja fremdgegangen. Du bist zwar hübsch und dein Hintern ist zugleich vom Besten. Doch warum hast du Schlampe, Minderwertigkeitskomplexe? Wie kannst du gleichzeitig mich lieben? Du Hure, hast kein Funken Ehre und bleibst bei der Intrige. Das ist ne harte Krise, komm mir nicht mit gerade wiegen. Du bist bald wie bei Mohammed, Tote meinen Armen liegen. Und was du weg, hast du kein bisschen gefehlt. Und für Entschuldigungen ist es zu spät. Geh jetzt weg von mir!